Ring, ring, ring, ring, Hashtag Lappenalarm. Ja, das war mein sehr improvisiertes Intro zu meiner Call-In-Sendung. Ja, vielleicht wissen das einige, ich habe gerne mal in vergangenen Streams noch ein bisschen Call-In gemacht, so ein bisschen auf Domian zu irgendwelchen Themen geredet. Und das probieren wir jetzt einfach mal. Eine ganz spontane Pilotfolge im Livestream, noch 60 Leute mit am Start. Und die Leute können mich jetzt bei Skype anrufen und mit Themen diskutieren. Heute machen wir einfach mal das Thema Open Themen Nacht. Jeder kann mich anrufen und ein Thema vorschlagen und ich versuche das mal zu begrenzen auf 30 Minuten. Mal gucken, ihr könnt in die Kommentare schreiben, ob das gut ankommt bei euch und wenn nicht, dann lasst es einfach sein. Einfach mal Call in mit Franz und ich nenne es Hashtag Lappenalarm. Ring, ring, ring, ring. Ach, schön. So, ja, und da ruft auch schon der Erste an. Das wäre nämlich in diesem Fall der gute Tom. Ja, gucken wir mal, was der zu sagen hat. Hallo, Tom. Hallo. Wie geht's dir? Alter, ich muss kurz den Stream kurz leiser stellen, warte. Ja, kein Problem. Was für ein Thema hast du denn heute mitgebracht? Ich möchte gerne mit dir über das Thema reden, dass Kevin Owens einen neuen Vertrag unterschrieben hat, dass er ab sofort im Main Roster ist. Hab ich hast gelesen. Hast du da schon was gehört? Ja, habe ich schon gelesen. Ja. Sehr schön, ne? Hab ich mich sehr gefreut. Ich habe mich auch sehr gefreut, weil ich kenne ja Kevin Owens schon seit Next Season. Ja. Ich finde ihn auch schon. Wow, seit NXT. Nein, nicht seit NXT, ich kenne ihn schon seit ROH. Ja. Zeiten. Ja. Und da fand ich ihn auch schon recht cool und ich habe mich auch schon gefreut gehabt, als er nach NXT gekommen ist. Ja. Und dann habe ich mich auch extrem gefreut, als die Nachricht reinkam. Und hast du auch schon davon mitgekriegt, dass Brock Lesnar auch jetzt für House Shows gebucht wird? Ja, da war diese eine, ne? War in Japan, aber da war doch nur diese einzige, oder nicht? Ich glaube, warte, wie hieß. Keine Ahnung, wo das war. Ja, wahrscheinlich in Japan oder so. Ja, Japan, Tokio, meine ich. Mein Tokio. Irgendwie ja, so war das. Aber ja, ist auch ganz gut. Also mit Kevin und die viel in Kevin Owens investieren, finde ich super. Und das ist ja direkt. Guck mal, der ist noch nicht mal, wie lange, der ist irgendwie seit August ist, hat er einen Vertrag unterschrieben. Ja. So, ne? Und der ist jetzt schon im Main Roster, der ist NXT-Superstar und es wurde ja gesagt, dass der dann auch erstmal noch als NXTler betitelt wird oder bezeichnet wird. Und bis sie da was Neues haben. Und da bin ich sehr gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird, weil ich bin selber auch ein großer Kevin Owens-Fan und die mich kennen, ich habe nie mir irgendwie ein Wrestling-T-Shirt gekauft, außer einmal und das war für den guten Kevin Steen damals noch mit Kill Steen Kill und ich denke, ich werde mir auch Fight Owens 2 das Neue holen. Meinst du, werden die danach halt Elimination Chamber oder No Escape, wie es die Deutschen sagen, dass die Fehde gegen Cena da weitergeht oder irgendwie nach danach schon wieder beendet weiß ist. Weiß ich nicht ganz. Was kommt nach Elimination Chamber? Kommt denn schon Money in the Bank? Ja, ne? Ja. Ja, Money in the Bank. Ah, da weiß ich nicht. Cena muss natürlich auch mal wieder ins World Title Picture, ne? Ja. Kann ich mir super vorstellen. Ja, weiß ich nicht. Ich vermute mal eher, dass das danach gegessen ist. Ich sag auch, dass Owens verlieren wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der hier einen Sieg davon trägt, so dominant, wie er das in der Vergangenheit getan hat. Auch wenn ich mir das natürlich wünsche, ne? Aber ich denke nicht, dass es passieren wird. Oder glaubst du daran? Na, weiß ich nicht. Also, ja. Ich hätte jetzt auch nichts mehr. Doch, eine letzte Frage noch. Ja. Findest du es gut, dass Dean Ambrose jetzt so hochgepusht wird? Also, dass er sogar schon Title Shots für den World Heavyweight Champion kriegt? Und ich finde es super. Ich fand vom Shield den guten Ambrose da am besten. Ich hab mir da auch am meisten erhofft von ihm und find's sehr gut, dass er nun auch da seine Aufmerksamkeit bekommt und auch im World Title Picture dabei ist. Was sagst du denn dazu? Bist du nicht so ein Ambrose-Fan? Doch, ich bin also extremer Ambrose-Fan. Das ist also sogar einer meiner Lieblingswrestler, die ich mehr so feiere in der WWE. Ja, also da finde ich es auch eigentlich sehr gut, dass er auch so hochgepusht wird. Ja, mein Herz schlägt halt auch für Indie-Leute, was soll man machen. Das ist halt diese typische Story vom, dass man sich wirklich alles erarbeitet hat, von Indies auf bis zur WWE. Ja. Ist halt so American Wrestling Dream, ne? Ja, nicht so wie jetzt sofort in die WWE und dann irgendwie gleich was aufbauen. Da hat man nicht so eine, vorher Footballspieler oder direkt in die WWE, da habe ich immer nicht so eine große Sympathie mit. Sorry, ist so. Ja. Aber es können natürlich auch Leute das Gegenteil beweisen, wie zum Beispiel Dolph Ziggler. Ich finde ihn auch alle toll und er war vorher auch kein Indie-Wrestler. Nee, und er hat sich auch schon so hoch gearbeitet, dass die Fans ihn sogar erleben, sag ich mal so. Genau, er kann halt einfach super sellen und er hat halt diese Chemie im Ring mit eigentlich fast allen und weiß, wann er was einsetzen muss und was nicht alles. Ja. Okay, das war's eigentlich von dann. Gut. Wünsche dir auch einen schönen Abend, ne? Danke, Tom, danke, Tom. Hat mich gefreut. Tschüss. Ja, tschüss. Der Tom, der erste Kollege hier bei Hashtag Lappenalarm. So, Leute, ihr könnt wieder anrufen mit einem Thema eurer Wahl. Muss nichts Wrestling-bezogenes sein. Ihr könnt eigentlich über alles reden, was ihr so möchtet. Gucken wir mal in der Liste, was da so am Start ist. Keine Freundschaftsanfrage, sondern bitte direkt anrufen. Haben wir da jemanden, der gerade durchklingelt? Guck mal eben. Ja, da haben wir den guten Roman. Gehen wir doch mal ran. Einen wunderschönen guten Tag, Roman. Grüße nach Berlin. Danke, danke. Alles ja. Schick bei dir? Ja, bei mir ist alles schick, Roman. Was für ein Thema hast du mitgebracht heute? Gut, ich als alter Mann werde jetzt mein Klischee bedienen und sagen, früher war alles besser. Ach so, oha. Dann lass mal hören. Lass mal deine Pipe-Bomb explodieren. Ja. Also ich muss ja zugeben, dass die Wrestler auf dem heutigen Stand körperlich und so weiter alle wesentlich fitter sind als die Alten. Ja. Das ist aber im Laufe der Zeit eigentlich relativ normal. So, es entwickelt sich halt. Aber was die Show angeht, finde ich, kommen die Leute einfach nicht an die alten Wrestler ran. Okay. Wir hatten letztens eine kleine Diskussion bei dir im Chat. Ja. Als sie meinten alle, der Shield war so toll. Und wenn ich mir aber im Vergleich angucke, was die NWO in der WCW damals veranstaltet hat, fand ich den Shield ja ganz niedlich. Okay. Ja, also du bist ja eher so ein Fan von dieser, von dieser Attitude halt, wo man halt sich noch viel mehr erlauben durfte, ja? Auf jeden Fall. Die Wrestler waren auch einfach, du hast gerade Dolph Ziggler angesprochen, ja? Ja. Ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch auf diesem Planeten, der den absolut zum Kotzen findet. Okay. Warum? Ich finde den einfach schlecht. Klar kann er Moves, das steht außer Frage. Ja. Aber für mich sehen seine Matches immer folgendermaßen aus. Er hat eine Minute gut am Anfang, dann kriegt er 12 Minuten auf die Fresse. Ja. Dann macht er 3 Moves und dann gewinnt er das Match. Ja gut, das kann es aber für viele Wrestler sein. Das ist halt typische Wrestling-Psychology, oder nicht? Das ist bei Cena genauso meistens. Fang nicht mit 6 Moves Cena an. Ja. Vorher war es ja nur 5 Moves Aber jetzt der Stunner, oder was? Genau, jetzt hat er diesen komischen Stunner dazu bekommen. Ja. Nein, aber gerade bei dem Ziggler finde ich das sehr, sehr offensichtlich einfach. Ja gut, aber was wird für Mann? Du sagst, früher war alles besser. Das kann ich nicht so wirklich beurteilen. War halt in der Zeit noch nicht wirklich da. Das ist auch der alte Mann. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal einen direkten Vergleich mache zwischen Leuten, die nicht die gleichen, aber die ähnliche Charaktere gespielt haben. Nimm mal an Shawn Michaels am Anfang, ja? Ja, der hat ja im Prinzip einen männlichen Stripper gespielt. Ja, aber der hat einfach... Ich weiß nicht, der hat mehr Show gemacht in meinen Augen und was ich ganz schlimm finde ist, also was ich finde ist, dass die Fäden damals viel besser gebuckt waren. Okay. Das fehlt mir heutzutage so ein bisschen, weil da haben sich ja Fäden echt lange hingezogen, aber war nicht langweilig irgendwann. Ja, ich hab's letztens im Podcast von Straight Shoot von Aubrey Citizen gehört. Früher war es halt einfach so, du hattest nicht so viel krass Content, die WWE produziert pro Woche irgendwie 7 bis 10 Stunden an WWE-Content. Und die müssen sie einfach füllen. Während dann andere Promotions, wie zum Beispiel New Japan Pro Wrestling, eine Fehde über mehrere Monate und Jahre streckt, haut das die WWE in einen 4-monatigen Rhythmus, sodass sie das bis zum nächsten Pay-Per-View durchgeboxt bekommen. So, und dementsprechend hat man auch nicht wirklich die Zeit, nach einer Show nochmal drüber nachzudenken, was jetzt passiert, was könnte dann passieren und dann passieren, weil am nächsten Tag geht schon die nächste Show los und da passiert schon das nächste und du hast gar keine Zeit, das alles so wirklich zu verarbeiten und... Aber du hast doch genug Wrestler, um für jeden was Interessantes irgendwie... Ja, klar. Selbst die Mitkader könnten ja, also nehmen wir mal, gut, Goldust ist jetzt verletzt, aber nehmen wir doch mal die Fehde, die ja einfach mit seinem Bruder einfach rausgenommen wurde, so völlig. Hm. So. Dafür können ja aber die Wrestler meistens am wenigsten. Ja, aber das ist halt eine Fehde, die hätte ich persönlich gerne noch gesehen. Ja, ich auf jeden Fall auch. Man hat ja schon des Öfteren gelesen, dass die beiden jedes Jahr auf ein WrestleMania-Match hoffen und dann war es wieder nicht der Fall, obwohl es vom Timing diesmal sogar gepasst hätte. Und dann kommt dieses Fuck-Up-Finish da und dann fahrt auf einmal weg. Ja. Und deshalb ist für mich einfach, die heutigen sind für mich nicht direkt ein Abklatsch, aber wie gesagt, das ist, das habe ich alles schon mal gesehen. Ja, gut. History repeats itself, Ja, ich bin der Meinung, es ist einfach dem zuzuschreiben, dass wir eine andere Zeit haben und wir zum Beispiel mit Lucha Underground und anderen Pro-Wrestling-Promotions da eine gute Alternative haben und dorthin gehen können, wenn wir nicht auf diesen typischen WWE-Style haben, wo es halt alles ein bisschen ja so eine Light-Version von früher ist. So, ne? Kann man das so betiteln? Ja, ja. Wie gesagt, wenn du mal alleine den Shield mit dem vergleicht, was die NWO gemacht hat, die ja die ganze Show, die ganze WCW auseinandergenommen hat erstmal. Hm. Und der Schild, ja gut, sie haben halt Leute ein bisschen attackiert und ein bisschen und die Evolution ein bisschen geärgert. Ja. Aber das war. Vielleicht ist es halt auch einfach bloß dieser Wandel von wegen, man muss ja schon sagen, dass früher die Matches nicht so spotlastig waren wie heute. Damals gab es halt so wichtige einzelne Spots, so, ne? Sieht man ja an Matches von Stone Cold Steve Austin, der war nie der Spot-Monkey, wie zum Beispiel die Young Bucks oder so. Okay, dann vielleicht der heutige Wrestling-Fan eher auf diese krassen Spots steht und das eher abfeiert und nicht auf diese Story-Side. Aber wenn du jetzt, wo du Legends of WrestleMania gespielt hast, wenn du das Match, ja, man muss ja immer gleich alles ansprechen. Ja. Wenn ich alleine an das Match zwischen Hogan und dem Ultimate Warrior denke, mit Titel versus Titel, ja, die waren keine guten Wrestler. Ja, klar, beide deswegen. Nicht. Ja, klar. Aber die waren, das war großartig. Das war einfach ein großartiges Match. Und selbst heute finde ich das noch viel besser als vieles, was ich heute leider sehen muss. Ich, wie gesagt, ich bin der Meinung, das hat was mit der veränderten Zeit zu tun, dass jetzt auch heute alle viel mehr aufgeklärt sind über das Wrestling. Da kam das Internet dann irgendwann und jeder weiß, dass es mittlerweile faked ist. Und, was? Oder, das ist fake? Entschuldigung, dass es gescriptet ist, nicht fake. Das hast meine Welt zerstört. ja, und ich meine, das hat einfach damit zu tun und das ist für mich normal. Also ich denke, dass da braucht man sich nicht die Sorgen machen. Und ich glaube schon, da wird es irgendwann nochmal den Wandel geben. Oder glaube ich das? Weiß ich nicht ganz. Ich hoffe, dass es irgendwann es gibt den ja Wandel Talent, auch, es gibt ja durchaus Talente, die auch in meinen Augen sehr gut sind. So ein Bray Wyatt feiere ich unglaublich. Ja. Das, den finde ich einfach super geil. Und auch, wo ich Kevin Owens am Anfang wirklich kacke fand. Ja. Finde ich den mittlerweile ganz cool eigentlich. Ja, das ist schön. Also es kommt ja was nach, aber diese Zwischengeneration, die wir jetzt haben, gerade wie gesagt, Cena und Ziggler, wenn ich die beiden sehe, weiß ich immer, jetzt ist der Augenblick, wo ich mir was zu essen machen gehen kann. Oh. Sehr schön. Gut, Robert, wir müssen langsam zum Ende kommen, denn noch ein paar mehr Leute wollen rein und wir haben schon fast 7 Minuten gequatscht. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ne? Vielen Dank für dein Thema. Bis dann. Ciao. Tschüss. So, Leute, ihr könnt wieder anrufen. Und dann gucken wir mal, wer ruft denn an? Ach, da haben wir doch den nächsten direkten YouTube-Kollegen und das wäre der gute Jonathan. Hallo Jonathan, mal wieder, hallo. Hört sie, ich muss hier nochmal genau das Thema aufgreifen, was der Roman gerade angesprochen hat. Jetzt bin ich ja gespannt. Ich kann es nicht hören, Roman in allen Ehren, dass man sagt, früher war alles besser. Komm schon, Mann. Wenn ich mir angucke, dass, also Roman hat gerade Ultimate Warrior versus Hulk Hogan mit Raw-Matches vergleicht. Sowas kannst du einfach schon mal nicht vergleichen, weil du das vielleicht mit, keine Ahnung, einem Daniel Bryan versus Batista versus Randy Orton WrestleMania Main Event gleichsetzen musst oder so. Ja. Was natürlich vom legendären Status auch nicht rankommt. Aber früher war alles besser. Er hat jetzt die Attitude Era erwähnt, ja. Die Attitude Era war wirklich eine super Phase der WWE, wo auch die Ausrichtung wirklich perfekt für ein Wrestling-Produkt war, meiner Meinung nach. Das Ding ist bloß, wenn man jetzt noch mal ein bisschen weiter zurückgeht und sich das anguckt, was dann da war, war früher nicht alles besser, weil da gab es dann zum Beispiel mal WrestleMania 9 oder so. Ja, das war natürlich zwar, Katastrophe. Ja, wo einfach alte Pay-Per-Views, ey, was da für Gimmicks waren. Also insgesamt, die WWE hat sich so krass verändert, die Superstars bzw. Wrestler, den Namen bevorzuge ich persönlich ja, sind qualitativ so krass gewachsen. Du hast auch noch sowas wie Lucha Underground, New Japan oder ROH, TNA, die wirklich alle Weekly-Shows raushauen, die super sind. Vor allem Lucha Underground muss ich hier nochmal erwähnen, wo man sich einfach ergießen kann als Wrestling-Fan, was früher einfach nicht so gut war. Und ja, das ist ein bisschen problematisch zu sagen, früher war alles besser, wenn man, der Mensch ist einfach so konzipiert, er guckt sich früher an und merkt sich nur die guten Punkte, die da passiert sind, die schlechten Punkte verdrückt, wie ist das Wort? Verdrängt man. Verdrängt man, genau. Und von daher, Das kannst du so nicht sagen. Für mich ist die heutige WWE die deutlich bessere. Okay. Und von der Ausrichtung nicht unbedingt, aber auf jeden Fall, was das ganze Talent angeht und so weiter. Oh, da habe ich anscheinend voll den Streit entfacht hier und Diskussion und was nicht alles. Aber so soll es sein hier bei Ring, Ring, Hashtag Lappenalarm. Ja, Jonathan, man muss ja auch sagen, du bist jetzt 16 und ich glaube, der Roman ist, glaube ich, um die 30. Vielleicht Genau. sind es halt, ja, vielleicht würdest du da auch anders denken, hättest du das andere wirklich miterlebt und nicht erst im Nachhinein geguckt. Würdest du sagen, da würdest du denn anders denken drüber? Ring, Ring, Ring, Ring, Hashtag Lappenalarm. Ja, Jonathan, man muss ja auch sagen, du bist jetzt 16 und ich glaube, der Roman ist, glaube ich, um die 30. Vielleicht Genau. sind es halt, ja, vielleicht würdest du da auch anders denken, hättest du das andere wirklich miterlebt und nicht erst im Nachhinein geguckt. Würdest du sagen, da würdest du denn anders denken drüber? Das stimmt in gewisser Weise. Ich habe auch nicht gesagt, dass jetzt das allgemein schlecht war, was er gesagt hat, sondern nur, dass man das nicht so vergleichen kann. Und die Attitude Era war an sich auch super, muss ich sagen. Also die ganze Ausrichtung, so muss einfach ein Wrestling-Produkt nach außen getragen werden Okay. und publiziert werden. Und von daher, ich denke, ich würde definitiv anders denken, ist ja logisch. Aber ich meine, wenn er jetzt, was weiß ich, 45 Jahre wäre und das davor noch gesehen hätte, würde er natürlich auch noch anders denken. Das kann man natürlich auch Ja, sagen. vielleicht würde er dann sagen, ja, Memphis war das Ding überhaupt, weil Memphis war ja im Prinzip Ja. so richtig edgy, so, ne? Wenn man da an Kaufman und Lawler denkt, hat letztens erst in der Lawler-Dokumentation gesehen. Und der Roman spricht hier gerade auch im Chat auch nochmal WCW an, gab es ja auch nochmal. Und vielleicht war so einfach eine ganz andere Zeit wegen diesem Konkurrenzgedanken, ne? Die mussten sich halt immer wieder überbieten, wer kann dichter an diese Grenze kommen, wo man etwas nicht mehr darf. Man erinnert sich da an diese Vorfälle, wo die extern ein paar Worte nicht mehr sagen durfte und dann das so weit, bis sie das so weit gepusht haben, bis denn die Fernsehmacher das selber lustig fanden und sie es dann auf einmal doch wieder sagen durften. Das könnt ihr euch alles angucken. Also die ganze Attitude Era oder das wichtigste Attitude Era ist sehr gut zusammengefasst in dieser Dokumentationsreihe vom WWE Network, wie heißt es? Monday Night Wars, ne? Genau. Ja, habe ich mir auch angeguckt, wirklich empfehlenswert. Ich glaube, da kommen neue Folgen, oder? Bist du sicher? Ich dachte, bei 20 machen sie Schluss. Was wollen sie ja noch alles Kann auch da? sein, aber sagen wir es so, ich würde auf jeden Fall neue Folgen feiern, weil das richtig geil war. Auch zum Beispiel für Leute wie mich, die das jetzt Genau. nicht direkt verfolgt haben. Ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, aber Nee, nicht das wirklich. ist halt, ja, das ist einfach super, um das nochmal Revue passieren zu lassen. Und von daher guckt euch das an. Falls ihr das Network habt oder sonstiges, das ist echt großartig. Vor allen Dingen, man bekommt ja das öfteren mal zu hören, ja, dann guck dir doch einfach alle Raw-Folgen von Anfang an und dann weißt du, was alles passiert ist. Aber die Zeit und jeden Tag oder wirklich immer noch eine 2-Stunden-Show zu sehen oder 1,5 Stunden-Show sich anzugucken und dann später auch noch 3 Stunden oder 2,5 ohne Werbung, da hat man auch nicht so wirklich Zeit. Und das ist so viel Content und da hilft es doch schon, wenn man solche Zusammenfassungen hat von diesen einzelnen wichtigen Sachen, damit man sie nicht, wie heißt dieser Charakter, dieser Hahn, oh, du weißt bestimmt, welchen ich meine, dieses Hühnerkostüm anhatte, Ach so. damit man sich sowas nicht angucken muss, Ja, genau. Guckuckuckuckuck oder irgendwie sowas. Ach du Scheiße, das war so schlimm. Alter. Ja, und damit man sich sowas nicht angucken muss, damit man das Beste präsentiert bekommt. Naja, Ja. gut, Was mir Jonathan, auch noch, ja? was ich noch kurz sagen wollte zu der ganzen Diskussion, früher war alles besser. Wenn Ja. man sich PWG zum Beispiel anguckt, die in jeder Show 5-Star-Matches raushauen. Früher gab es einfach keine 5-Star-Matches, weil das Wrestling halt noch nicht so fortgeschritten war. Es gab natürlich epische, legendäre Klassiker, sage ich mal, aber vom technischen Wrestling, wie das alles fortgeschritten ist, muss man natürlich eindeutig festhalten, dass das eine super Entwicklung war und von daher, ja, das dazu. Ja gut, da könnte man natürlich auch so argumentieren, weil es gibt ja ist natürlich so eine Geschmacksfrage. PWG ist nicht von jedem so das Ding. Manche sagen, sind zu viele Spots nacheinander, da wird nicht ordentlich gesellt, da kommt ein Brainbuster und der Gegner steht instant wieder auf und so. Das mag nicht jeder und die wollen halt diesen Kayfabe-Gedanken haben, dass die Leute dann wirklich verletzt sind und was nicht alles. Und die sagen dann im Gegensatz dazu, ja, früher, da haben die Leute noch gesellt, die haben das Business so behandelt, als wäre es echt und die fanden so die Matches besser, weil es halt realistischer in diesem Sinne war. Ja, ist sicherlich eine Geschmacksfrage. Also ich spreche auch nur von meinem Geschmack, aber an sich hast du da schon recht. Am Ende muss es ja eh jeder für sich entscheiden. Für mich persönlich ist das Wrestling auf jeden Fall in der Entwicklung, dass es gerade macht, auch was die WWE zum Beispiel macht, gefällt mir richtig gut, gerade zumindest. Und von daher hau ich schon wieder rein, weil bestimmt nächsten Zuschauer gerade durchklingeln wollen. Genau, Jonathan. Ich bedanke mich für deine Zeit. Wir hören uns, ne? Vielen Dank. Jo. Tschüss. Ciao. Der Jonathan. Leute, ihr könnt wieder anrufen. Das war's. Ihr könnt gerne da weiter erläutern. Beziehungsweise könnt auch ein komplett neues Thema vorschlagen. Hier haben wir zum Beispiel den guten Masti, beziehungsweise Alex. Gehen wir den nochmal rein. Hallo, Masti. Alles klar bei dir? Ja. Hashtag Lappenalarm. Hashtag Lappenalarm. Was für ein Thema hast du heute mitgebracht? Ich habe das Thema Elimination Chamber gebracht. Ja. 2015. Das kommt ja am Sonntag. Ich weiß nicht, ob es die Zuschauer von YouTube schon gesehen haben oder nicht. Ja, ich weiß auch noch nicht ganz, wann ich das veröffentlicht werde. Mal sehen. Ja, was möchtest du darüber erzählen? So, und zwar die Matches. Und zwar, ich wollte über die Matches eingehen und ja, Kevin Owens gegen John Cena, fangen wir mal damit an. Ja, dann hau mal rein. Ja, also, fang du erst mal an. So, ich glaube, dass Samoa Joe irgendwie eingreifen wird, dass Kevin Owens den Sieg kosten wird und John Cena irgendwie gewinnen wird. Was denkst du? In welcher Stadt findet nochmal EC statt? Weißt du das? Texas. Corpus. Corpsy, irgendwie sowas, ne? Ja, Corpus Christi. Corpus Christi, so. Ja. Irgendwie so. Ja, okay, also keine Smart Mark Crowd, so krass. Nee, das glaube ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Samoa Joe direkt schon in den Main-Shoes vorhanden sein wird. Vor allen Dingen, die haben ja schon ein bisschen getaped für NXT. Weiß ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke, dass sie da mit Owens da weiterfahren werden. Alleine erstmal. Kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Ich könnte mir denn vorstellen, dass dann nach der Fehde, dass sie denn Sami Zayn reinbringt. Nee, ist Sami Zayn jetzt für Monate verletzt oder? Ich glaube für Monate. Echt? Weiß ich gar nicht. Muss ich nochmal nachgucken, da könnt ihr in die Kommentare schreiben. Weil wäre der nicht verletzt, würde ich sagen, hätten sie da nochmal ein Programm gestartet. Hätte ich mir gut vorstellen können, weil das funktioniert immer, Zayn und Owens. Ja, ich sage, dass da eindeutig, hatte ich vorhin schon erwähnt, dass da Cena das Ding machen wird, aber Owens sehr gut dastehen wird oder irgendwie einen Fuck-Up-Finish geben wird oder irgendwie sowas. Was meinst du? Ja, ich denke auch irgendwie so ein Fuck-Up. Okay. Ja. Das nächste Match, Seth Rollins gegen Dean Ambrose um die WWE World Heavyweight Title. Ja. Um den Titel. Da sage ich eindeutig, ich kann mir nicht vorstellen, dass Ambrose hier mit dem Titel davon geht. Das wird eindeutig Rollins nach ein paar Eingriffen von, wie heißen deine Kollegen? J&J Security. Da wird er sein Ding machen, glaube ich nicht. Ja, denke ich auch. Ganz klare Sache. So, das Elimination Chamber Match für den Intercontinental Champion. Ja. Und zwar King Barrett gegen R-Truth, gegen Ryback, gegen Sheamus, gegen Rusev, gegen Dolph Ziggler. Ja. Gut, ich glaube, dass, war es für den vakanten Titel, muss man da an der Stelle nochmal sagen, ne? Weil ja. Brian musste ja seinen Titel aufgeben. Was meinst du da, wer holt sich den Sieg? Es ist eine schwere Sache, weil Bates Barrett hat bisher jedes Match verloren, seitdem er King Barrett ist. Ja. R-Truth, ich glaube nicht, dass er jetzt das gewinnen wird. Ryback könnte sein, Sheamus, Rusev und Dolph Ziggler halt. Okay. Weil bei King Barrett und R-Truth bin ich mir nicht so sicher. Ja, ich kann mich da auch nicht so ganz entscheiden. Rusev wird da nicht dabei sein, der ist ja verletzt für mehrere Monate. So stimmt. Vielleicht hauen sie da schon Owens hat ja ein Match. Wen auch immer hauen sie rein, mal sehen. Ich weiß nicht ganz, vielleicht hauen sie da einen Überraschungsgast rein und der auf einmal wird der IC Champion. Ich sage jetzt einfach mal ganz stumpf, dass Ziggler ist ein Match, ne? Ja. Ja. Dass Ziggler gewinnt. Ich weiß nicht. Einfach mal geraten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass nochmal Barrett da als Champion davon geht. Gut, das Elimination für die WWE Tag Team Titels. Und zwar New Day, die Los Matadores, die Primetime Players, die kann ich jetzt nicht so gut aussprechen, die Ascension. So, keine Ahnung. The Ascension. Ja, genau. Kann ich nicht aussprechen. Die Lucha Dragons und Cesaro und Tyson Kidd. Gut. Darf ich anfangen? Ja, klar. Gut, ich denke, dass vielleicht die Lucha Dragons gewinnen werden oder New Day die Titels verteidigen werden. Ja. Keine Ahnung. Die Lucha Dragons haben schon bei SmackDown und Raw schon was gezeigt. Und ja. Ja, ich bin ich würde sagen, das wird sich das wird auf diesen kleinen Kreis eingeengt, entweder Cesaro und Kid, Lucha Dragons oder The New Day. Ja, hoffen tue ich natürlich auf Cesaro und Kid oder Lucha Dragons, aber ich sag hier, dass The New Day verteidigen werden. Ich sag, die werden da wieder irgendeinen Weg finden. Man darf ja immer den guten Xavier Woods da nicht vergessen, der wird ja bestimmt irgendwie reinschleichen oder so, kann ich mir gut vorstellen, so als Spot. So. Welches Match kommt, wir müssen ein bisschen hinne machen, damit wir noch einen Anruf nach hier kriegen. Gegen Neville? Ich glaube, das wird Neville eindeutig. Ja, und dann noch das Divas-Match, Paige gegen Naomi und Nikki Bella. Da weiß ich nicht so ganz. Was meinst du? Ich glaube, Nikki Bella wird, die ist ja amtierende Champion, ne? Ja. Also, ja, dann wird, glaube ich, Nikki Bella verteidigen. Ja, ich weiß es nicht so genau. Ich sag einfach mal, Nikki Bella verteidigt. Ich glaube, Naomi ist noch nicht ready für die Divas Championship. Masti, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte? Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Ja, Adblock aus und ja, ciao. Alles klar, Wiedersehen, danke für deine Zeit. Tschüss. Ein letzter Anrufer für heute noch, dann haben wir auch schon die erste Ausgabe von Hashtag Lappenalarm hinter uns. Jetzt nochmal alle anrufen, ich gebe euch noch so circa 10 Sekunden, solange könnt ihr noch auf Anrufen klicken bei Skype. Und zwar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Haben wir hier den Sibbe, nehmen wir den nochmal. Hallo Sibbe, alles klar. Na, mal sehen, ob er mich Moment, hört. Hörst du Moment, mich? Moment, hallo, ja, hallo. Jetzt. Hallo, hörst du mich, ja? Schön. Ja, schön. Wie geht's dir? Gut, und dir? Ja, mir geht's auch gut. Was für ein Thema hast du zu Hashtag Lappenalarm mitgebracht? Ach, generell, wie war deine Pause so? Wie liefen die Klausuren? Das ist eine sehr schöne Frage. Ja, ich habe meine Abiturprüfung, für Leute, die es nicht wissen, meine schriftlichen, fertig. So. Die sind aus meiner Sicht ganz gut gelaufen. In circa 2 Wochen bekomme ich dann das Ergebnis mitgeteilt. Ich habe meine schriftlichen Prüfungen gemacht in Deutsch, Englisch und Mathematik. Und ich würde schon sagen, dass ich in allen so mindestens 10 oder 11 Punkte kriegen musste. Ich sag mal, bei Mathe vielleicht 13, Deutsch vielleicht 12, Englisch, wenn ich Glück habe, 13 und dann bin ich ganz zufrieden damit. Ja, also war ganz cool. Bei Deutsch habe ich mich am meisten aufgeregt, denn man kann sich immer zwischen verschiedenen Themen eine Aufgabe aufsuchen. Und da war natürlich das Thema erörtern, so einen Text analysieren und dann erörtern. So, ich habe aber nur den, wie heißt das, Hauptteil gemacht? Nee, Fachteil, wo man nicht so einen erweiterten Teil machen muss, wo man nicht so lange schreiben muss wie die anderen. Und im anderen B-Teil, so heißt dieses Ding auf erhöhtem Anforderungsniveau, gab's einen fucking Text über YouTube und Risiken und Nebenwirkungen oder so. Risiken und Probleme oder so. Und ich konnte den nicht nehmen. Und ich konnte den nicht nehmen. Und das ging mir so auf den Sack und musste dann einen Text über den Humor von 1935 oder so nehmen und den analysieren. Aber war auch okay. Ja. Warum konntest du den denn nicht nehmen? Na, weil man muss sich ja für 1,5 Jahre vorher schon anmelden, in welchem Fach eine Prüfung schreibt. Ach du Scheiße. So. Dementsprechend konnte ich den nicht nehmen. Und diese Punktzahl, wie ist denn das gewertet nach Schulnoten? Also 12 Punkte eine 1 oder wie ist das? Nee, immer 3 ist eine Note. Also 15 ist 1 plus 14 ist 1. Und immer so weiter. Und dann kommst du halt, 0 ist halt eine 6 und das war's. Und halt 1 ist 5 minus. So wird das gestaffelt. Also 10 ist halt 2 minus, ist immer so Hauptziel, weil 2 ist ganz cool. Ja, ist doch cool. Ja, und dann habe ich noch die mündlichen Prüfungen vor mir. Normalerweise hat man 4 schriftliche Prüfungsfächer. Ich habe aber als Ersatz dafür eine Lernleistung gemacht. Das ist so eine Art Facharbeit. Und die habe ich über YouTube geschrieben, im Fach Informatik. Und da muss ich dann verteidigen in der mündlichen Prüfung. Und dann mache ich noch in Wirtschaft mündliche Prüfung und dann bin ich durch. Mhm. Das ist doch eine coole Sache. Ja, freue ich mich. Ja, hast du noch was? Ja, wo siehst du dich zukünftig auf YouTube? In den nächsten Jahren? Was möchtest du erreichen? Was hast du vor? Ja. Erzähl uns mehr aus deinem Brain. auf YouTube möchte ich erreichen. Mein Hauptziel ist es immer noch, dass ich irgendwann davon leben kann. Mir ist bewusst, dass durch die YouTube-Einnahmen sehr, sehr schlecht aussehen. Aber wenn ich das mit den Hashtag Superfriends vielleicht noch ein bisschen pushe, dann klappt das vielleicht in Zukunft mal. Mal sehen, wie es zum Hype von 2K16 dann aussieht oder ob da andere Kollegen dann besser dran sind und den Hype besser ausnutzen. Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben. Also das wäre mein Hauptziel und so wirkliche Abonnentenzahlen, die ich erreichen möchte, habe ich nicht. Also wirklich Hauptziel, irgendwann davon leben, das möchte ich erreichen. Vielleicht auch die Fanbase vergrößern? Nö, was bringen mir 20.000 Millionen Fans, wenn ich nichts davon habe? Mir würden 1.000 Fans reichen, ne? Theoretisch würden mir 1.000 Fans Zuschauer reichen, die mich aber im Prinzip monatlich unterstützen, aber dann voll hinter mir stehen und ich mich dadurch finanzieren könnte und ich dadurch auch abgesichert wäre und ich nicht auf Werbeeinnahmen mich verlassen müsste von ganz vielen, die auf einmal auch alle weg sein könnten und durch einen Shitstorm keinen Bock mehr auf mich hätten, ne? Hashtag Erne. Ich glaube, da muss ich zensieren. Mal sehen. Ja gut, aber sagen wir es mal so, angenommen, du hättest so 200.000 Abonnenten, die auch regelmäßig so deine Videos gucken. Das wird ja auch schon Einnahmen mit sich bringen. Ja, ne? Klar, das wird auf jeden Fall einen. Dann, natürlich, dann könnte ich, wenn die alle meine Videos regelmäßig gucken würden, dann wäre es natürlich super. Mhm. Aber ist schwer machbar, dass die wirklich alle die Videos gucken und erstmal auf 200.000 zu kommen. Mhm. Vor allen Dingen, weil WWE Games nicht so ein breit gefächertes Thema ist. Oder ja, so ein beliebtes klar. Thema. Und auf was anderes habe ich nicht wirklich Bock, weil ich habe nicht wirklich Lust, Videos zu machen, auf die ich nicht wirklich Lust habe. Die ich nicht und so. Deswegen bin ich ganz zufrieden, wenn es aktuell läuft. Aber es wird auch bestimmt auch so andere Spiele geben, auf die du so mal Bock hättest, oder? Ja, nee, nicht wirklich. Es geht. Also, ich spiele sonst auch Combat. Ich halte mich eigentlich sonst die ganze Zeit mit irgendwelchen mit dem ganzen Zeit mit Videoschneiden auf und das finde ich eigentlich ganz cool und eigentlich spiele ich bloß fürs Aufnehmen. Mhm. Oder zum Vorbereiten. Ja, Guacamele war zum Beispiel ganz cool, aber das kommt halt nicht an. So, das ist. Ja. Gut, Silber. Noch irgendwas? Ansonsten, wir laufen aus der Zeit heraus. We're running out of time. Ich weiß nicht, wie ich es auf Deutsch übersetzen sollte. Noch irgendwelche abschließenden Worte. Jupp, bist du gleich beim WXW gucken dabei? Was wollt ihr irgendwie, wie wollt ihr das machen? Teamviewer, wahrscheinlich. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich muss ja schneiden, leider. Oder Stream oder irgendwie, mal gucken. Ja. Nee, tut mir leid. Okay. WXW, weiß ich nicht. Ich verfolge WXW auch nicht so krass. Aber ich wünsche euch viel Spaß dabei, ja? Alles klar. Ja. Tschüss. Tschüss. Danke für deine Zeit. Das war der gute Silbe. Und das war's auch schon mit der ersten Ausgabe von Ring, Ring, Ring, Ring. Hashtag Lappenalarm. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dieser kleinen Call-In-Sendung. Falls ja, gebt dem Video doch einen Daumen hoch, Adblock ausschalten und schreibt in die Kommentare, ob ihr davon mehr sehen wollt. Ja, das war's. Wir sehen uns irgendwann vielleicht wieder. Mal sehen, wie es ankommt. Bis dahin, euer Franz, euer Zock. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.